erster Stelle der Bundesrepublik beizutreten. Zwar kam der Antrag dazu nur von der kleinen DSU, aber er war von einer großen Mehrheit des Ostberliner Parlaments auf die Tagesordnung der Volkskammer gesetzt worden. Sogar der Kanzler, der auf der Zuschauertribüne saß, schien überrumpelt zu werden. Doch dann überwies man den Antrag an die Ausschüsse. Immerhin gewann die Bewegung in Richtung Einheit jetzt mit diesem Vorstoß so an Fahrt, dass Helmut Kohl am Tage darauf, 1990, zum Jahr der deutschen Einheit erklärte. Die gesamtdeutschen Wahlen im Dezember waren nicht länger Hirngespinst oder Traum von wenigen, sie schienen Realität. In Bonn richtet man sich seither auf diese Wahlen ein. Dass die dramatische Beschleunigung der Entwicklung nicht jedermann ins Konzept passt, wurde freilich in dieser Woche umgehend sichtbar. Der sowjetische Außenminister Schewardnadse präsentierte bei den 2+4 Gesprächen in Berlin Vorschläge über die gesamtdeutsche Zukunft, die weder den Westmächten noch den beiden deutschen Außenministern akzeptabel schienen, und zwar mit Recht. Moskaus Plan, dem vereinten Deutschland erst nach Jahren des Übergangs die volle Souveränität zu geben und es auch im Abrüstungsprozess anders zu behandeln als alle anderen Länder, ist eine fatale Vorstellung. Deutschland würde in Europa isoliert und als Staat minderen Rechts behandelt. Dies ist der Boden, auf dem nationalistische Emotionen und Gefahren gedeihen. Doch wie dem auch sei, Moskau hat mit seinen Vorschlägen mitten in der Phase deutsch-deutscher Euphorie daran erinnert, dass man im Prozess der Einheit weiterhin mitreden und sich vor allem auch nicht von der Entwicklung in der DDR überrollen lassen will. Die Situation entbehrt nicht der politischen Dramatik. Denn dass in der DDR in den letzten Wochen die Neigung gewachsen ist, den Einigungsprozess zu beschleunigen, hat ernste Ursachen. Die Währungsunion ist beschlossene Sache. Die Einführung einer harten Währung ist auch unvermeidlich, will man nicht neue Übersiedlerströme riskieren. Auf der anderen Seite wird die Währungsreform der DDR neben einem stabilen Geld auch gewaltige soziale Probleme bescheren. Kein Wunder, wenn man in Ost-Berlin auf den Gedanken kommt, Bonn in dieser Phase so fest wie möglich in die Verantwortung für die DDR einzubinden. Und dieses Interesse wächst, denkt man daran, dass Oskar Lafontaine, der ein recht distanziertes Verhältnis zur deutschen Einheit hat, der nächste Kanzler in Bonn sein könnte. Zwar ist es schon jetzt für keine Bonner Regierung einfach, sich der Verantwortung für das andere Deutschland zu entziehen. Doch ist die Einheit erst perfekt, ist auch die Verantwortung für jeden Kanzler unentrinnbar und total. Die relativ harte Strategie Moskaus ist sicher auch ein Versuch, Gegendruck gegen allzu rasche deutsch-deutsche Verständigung zu erzeugen, indem man deutlich macht, dass sehr ernsthafte sowjetische Interessen im Spiel sind und dass es gefährlich wäre, preschten Bonn und Ost-Berlin zu weit vor. Natürlich kann in einer Welt, in der die Menschenrechte von immer mehr Staaten anerkannt werden, niemand den Beitritt, beschlösse ihn denn die Volkskammer, wirklich verhindern. Auch Moskau nicht. Doch ebenso sicher ist, dass ein solcher Coup die politische Situation um Deutschland und darüber hinaus dramatisch verschärfen würde. Denn die deutschen Entwicklungen sind auch Teil des Machtkampfs, der sich derzeit in der Sowjetunion abspielt. Gorbatschow bekommt den Verlust der DDR an den Westen von den Altkommunisten natürlich als politisches Versagen angekreidet. Zumal ja, wenn auch weniger offenkundig, die anderen Staaten des Warschauer Pakts für Moskau ebenfalls verloren gehen. Dies wissen natürlich Lothar de Maizière und Markus Meckel und Rainer Eppelmann, die eher zur Vorsicht und Behutsamkeit mahnen. In Wahrheit steckt die deutsch-deutsche Politik hier in einem echten Dilemma. Der wirtschaftlich-soziale Druck, die Einheit rasch zu vollenden und Bonns Verantwortung zu verstärken, ist groß. Auch legt die labile Situation in der Sowjetunion eigentlich Eile nahe. Doch die Eile könnte die Stellung Gorbatschows zusätzlich unterminieren. Der einzige Ausweg ist, dem bedrängten Kreml-Chef Erfolge zu verschaffen. Dazu gehört sicher der 5-Milliarden-Kredit, den Bonn in dieser Woche Moskau zusagt. Hier könnte auch helfen, wenn man die zögernden westlichen Partner dazu brächte, sich ebenfalls mit wirtschaftlicher und finanzieller Hilfe einzuschalten. Zudem muss man sicher die sowjetischen Sicherheitsinteressen ernst nehmen. Der Westen und insbesondere Bonn müssen ein europäisches Sicherheitssystem anbieten, das Gorbatschow bei seinen internen Kritikern wieder Kredit gibt. Nur zunächst aber auf die grüne Insel nach Irland, wo die Europäische Gemeinschaft über den Weg zu ihrer Einigung berät. wie die Tiefbauarbeiten auf diesem Weg heute Abend aussehen, und es ist ja ein Weg, der auch eine Abzweigung Richtung Osteuropa hat, das beschreibt Ihnen aus Dublin Burkhard Birke. Stein um Stein wird in Dublin die Straße zum vereinigten Europa weiter gepflastert. Auf einem vom Streben nach Harmonie geprägten Gipfel haben die Staats- und Regierungschefs der 12 heute neue Fakten geschaffen. Zwei Regierungskonferenzen sind eingesetzt worden. Am 14. und 15. Dezember werden sie in Rom im Vorfeld des nächsten großen Gipfels tagen, um die Weichen für die Wirtschafts- und Währungsunion einer und für die politische Union andererseits zu stellen. Wohin die Reise letztendlich geht, ist dabei auch nach der heutigen Diskussion offen. Aber fest steht, dass der Prozess der europäischen Integration unaufhaltsam voranschreitet. Fernziel ist und bleibt die Schaffung einer einheitlichen europäischen Währung, über deren Stabilität eine unabhängige europäische Zentralbank wachen soll. Über die Wege dahin und über den Zwang, auf eine eigene Währung und eine eigene Geldpolitik verzichten zu müssen, lässt sich vorzüglich streiten. Vor allem Großbritannien lehnt jede Eingriffe in seine Souveränität ab, übrigens auch in der Sicherheitspolitik. Dies ist der zweite große Bereich, wo vor allem Frankreich und die Bundesrepublik auf Harmonisierung unter dem Stichwort politische Union drängen. Angestrebt wird, dass die europäische Gemeinschaft in der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme spricht. Ein hochgegriffenes Ziel. Zu ehrgeizig womöglich, weshalb andere Initiativen, wie die belgische, als realitätsnäher an Dynamik gewinnen könnten. Die Belgier setzen sich insbesondere für eine Stärkung der bestehenden EG-Institutionen ein, wobei grundsätzlich auch die Frage nach der demokratischen Legitimierung nach der Rolle des Europaparlamentes beantwortet werden muss. Politische sowie Wirtschafts- und Währungsunion verlangen Entscheidungen von enormer Tragweite. Die Regierungskonferenzen haben harte Nüsse zu knacken. Schließlich geht es um nicht mehr oder weniger als um fundamentale Änderungen im EG-Vertragswerk. Allein der Wille aller im ehrwürdigen Dublin Castle versammelten Staats- und Regierungschefs, über solche Änderungen überhaupt sprechen zu wollen, gibt Veranlassung zur Hoffnung. Die Gemeinschaft hat die Zeichen der Zeit offenbar erkannt und ist auch im Zuge der deutsch-deutschen Einheit näher zusammengerückt. Die Bereitschaft, die Probleme der Zeit gemeinsam anzugehen, ist gestiegen. Das zeigt auch die in Dublin heute gebilligte Erklärung zur Umweltpolitik. Sie sieht vor, dass derzeit zunächst insbesondere aus Verboten und Geboten bestehende Instrumentarium, um fiskalische Anreize zu erweitern. Dem Verursacherprinzip soll strenger Rechnung getragen werden und das Gut Umwelt gemeinsam mit Entwicklungs- und osteuropäischen Ländern gesichert werden. Zum Abschluss Ihres EG-Vorsitzes zeigen sich die Iren sehr konsensbewusst und bestrebt, Dissonanzen zu vermeiden. Das Dubliner Gipfelkonzert soll nach Möglichkeit nicht durch Mollklänge übertönt werden. In diesem Sinne zeichnen sich auch Kompromisse in der Südafrika-Politik und bezüglich der Hilfe an die Sowjetunion ab. Solange nicht tiefgreifende und irreversible Veränderungen am Kap der guten Hoffnung zur Beendigung der Apartheid zu erkennen sind, bleibt es wohl zunächst bei den Sanktionen. Allerdings soll die Regierung de Klerk ermutigt und ein Signal an die schwarze Bevölkerung geschickt werden, vermutlich in Form von zusätzlichen Hilfsgeldern an die Opfer der Apartheid. Über mögliche Hilfsleistungen an die UdSSR, die die Briten erst bei grundlegenden Strukturänderungen der Sowjetwirtschaft gewähren wollen, wird in Dublin nicht das letzte Wort gesprochen werden. Eine Erklärung des guten Willens und ein Auftrag an die EG-Kommission, sich für den Weltwirtschaftsgipfel in Houston Gedanken zu machen, sind nicht der Weisheit, vermutlich aber des Dubliner Gipfels letzter Schluss. Für die DDR war dieser EG-Gipfel in Dublin eine Premiere und ein Abschied zugleich. So jedenfalls mussten es DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière und sein Außenminister Markus Meckel wohl empfunden haben, als sie der Einladung nach Dublin folgten. Was es mit dieser Einladung auf sich hatte, erfahren Sie von Dietrich Möller. Wenn man es genau betrachtet, so hat Ministerpräsident de Maizière seinen Aufenthalt in Dublin der Tatsache zu verdanken, dass er der Regierungschef eines Landes ist, das demnächst seine staatliche Eigenständigkeit verliert und als Teil Deutschlands in die europäische Gemeinschaft integriert wird. Er ist Gast, nicht Teilnehmer des europäischen Gipfels, weshalb er heute auch nur am Mittagstisch, nicht aber am Verhandlungstisch der Staats- und Regierungschefs saß. Eine ähnliche Geste wurde seinerzeit den Regierungschefs von Spanien und Portugal zuteil, bevor beide Staaten in die Gemeinschaft aufgenommen wurden. Die förmliche Einladung nach Dublin war von Irland ausgesprochen worden, das derzeit die Präsidentschaft der Gemeinschaft innehat. Doch es verlautet, der Anstoß dazu sei von Bonn aus erfolgt. Ein Bonner Delegationsmitglied sagte, de Maizière präsentiere sich gleichsam als der personifizierte Artikel 23 des Grundgesetzes, jenes Passuses also in der Verfassung, mit dem die Vereinigung der beiden deutschen Staaten vollzogen wird. Der Ministerpräsident hatte die Einladung nach Dublin nur allzu gern angenommen. Vor Journalisten sagte er heute einerseits über das Wirken Bonds als Anwalt der DDR in der EG, natürlich sei die Bundesregierung hilfreich gewesen. Aber wie er schon bei seinen Besuchen in Straßburg und Brüssel bemerkt habe, sei auch hier in Dublin deutlich geworden, dass es gut und vor allem auch eindrucksvoller sei, wenn jemand die Situation und die Wünsche der DDR schildert, der sie genau kennt. Während des Mittagessens im Kreise der Staats- und Regierungschefs hatte de Maizière darauf hingewiesen, dass sich die DDR durch eine Fülle von Gesetzen auf die Integration in die Gemeinschaft vorbereite. Zugleich warb er noch einmal sehr nachdrücklich um Investitionen und dafür, dass die europäische Gemeinschaft das heutige Gebiet der DDR als Brücke zu Osteuropa nutzen möge, denn schließlich gäbe es über mehrere Jahrzehnte gewachsene Verbindungen zwischen der DDR und ihren östlichen Nachbarn sowie, wahrscheinlich nicht zuletzt, auch Lieferverpflichtungen, aus denen neue Geschäfte resultieren könnten. Unter den bilateralen Gesprächen, die de Maizière heute in Dublin geführt hatte, war das Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Felipe González anscheinend besonders interessant, fand dabei doch einen Meinungsaustausch über Wege und Probleme des Übergangs von der Diktatur in die Demokratie statt. Der Regierungschef verwies insbesondere auf das seinerzeit von König Juan Carlos dem Parlament vorgelegte Amnestiegesetz, von dem er sagte, dass er es sich kürzlich besorgt habe. In diesem Gesetz gäbe es eine ganze Reihe von Passagen, die, mit den notwendigen Modifizierungen, auch auf die DDR anzuwenden seien. Dabei sei der Grundsatz von besonderem Interesse, nachdem wirklich Schuldige zur Verantwortung gezogen werden müssten, während gegenüber anderen Nachsicht und Verständnis walten sollte. Morgen nun absolviert de Maizière ein eher touristisches Programm in Dublin, um am späten Nachmittag nach London zu fliegen, seiner letzten Station auf seiner etappenweisen Rundreise zu den vier ehemaligen Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Dabei wird es seiner Gastgeberin Maggie Thatcher gefallen, was de Maizière auf die Frage eines Journalisten gesagt hatte. Eine wesentliche Voraussetzung effektiver Hilfen für die Sowjetunion sei die Einführung der Marktwirtschaft. Ein ganz anderes Thema sorgte heute in Bonn für Spannung. Wie stets zu dieser Jahreszeit nämlich treibt Journalisten, aber auch die Politiker eine Frage um. Wer beginnt diesmal im Spielplan mit dem Sommertheater? Denn Ferienzeit ist automatisch nachrichtenarme Zeit und so wurde schon oft aus der sprichwörtlichen Mücke ein Elefant, aus dem Skandälchen ein Skandal. Nicht wenige Bonner Journalisten waren sich heute Morgen also noch sicher, dass diesmal die SPD an der Reihe sei, die Premiere im Sommertheater zu geben. Der Grund? Heute wollten Präsidium und Parteivorstand der Genossen darüber entscheiden, wer denn erster gesamtdeutscher SPD-Vorsitzender werden soll. Und ein Machtkampf zwischen Hans-Jochen Vogel und dem Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine schien dabei nicht ausgeschlossen zu sein. Zum Ergebnis der heutigen SPD-Beratungen Alfred Schröder. Die Machtprobe um die Führung einer gesamtdeutschen SPD ist zumindest zunächst beendet. Hans-Jochen Vogel war siegreich, Oskar Lafontaine hat erneut zurückgesteckt. Beim Vereinigungsparteitag der Sozialdemokraten aus der Bundesrepublik und der DDR im September wird es einen Kandidaten geben, den SPD-Vorsitzenden und Oppositionsführer Vogel. Bei wenigen Lafontaine-treuen Gegenstimmen billigten heute Präsidium und Vorstand der SPD in Anwesenheit des neuen DDR-SPD-Vorsitzenden Wolfgang Thierse den gemeinsamen Vorschlag von Vogel und Lafontaine, wonach beim Vereinigungsparteitag in Ost-Berlin Vogel als Parteivorsitzender der gesamtdeutschen SPD bestätigt werden soll. Thierse soll als zusätzlicher stellvertretender Parteivorsitzender hinzugewählt werden. Das Parteipräsidium wird um einen weiteren Vertreter der DDR-SPD und der Parteivorstand um 10 SPD-Mitglieder aus der DDR erweitert. Das teilte Vogel heute Abend gemeinsam mit Thierse vor der Bonner Presse mit. 440 Delegierte West sowie 134 Delegierte Ost sollen in Berlin die noch ungleichen Schwesterparteien repräsentieren. Beim darauffolgenden ordentlichen Parteitag im Mai nächsten Jahres sollen Neuwahlen abgehalten werden, und zwar nach einem Delegiertenschlüssel, der sich entsprechend dem bundesdeutschen Parteiengesetz zur einen Hälfte an der Wählerzahl und zur anderen an der Mitgliederzahl orientiert. Auf der Pressekonferenz zeigte sich Vogel sichtlich zufrieden, es geschafft zu haben, auch erster Vorsitzender einer gesamtdeutschen SPD zu werden. Er sagte, mit den heutigen Entscheidungen habe die SPD die übergreifende Geschlossenheit beider Parteien demonstriert und Vogel weiter. Wir haben damit auch die Voraussetzungen geschaffen, gute Voraussetzungen dafür, dass Oskar Lafontaine als erster gesamtdeutscher Kanzlerkandidat die Auseinandersetzung dieses Herbstes mit Helmut Kohl als dessen Herausforderung auf einer guten Basis und von einem guten Fundament aus führen kann. Unter den Journalisten und anderen Beobachtern war man sich darüber einig, dass es in der Hauptsache den Bemühungen Thierses und der DDR-Schwesterpartei zu verdanken sei, dass Lafontaine zunächst einmal seinen Anspruch auf die Führung einer gesamtdeutschen SPD zurückgestellt hat. Thierse mahnte vor der Presse, die Personalauseinandersetzungen in der SPD zu beenden und sich nun verstärkt der Sacharbeit zu widmen. Thierse dazu und dann Vogel. Ich denke, dass es sinnvoll ist, diesen Streit jetzt endgültig zu beenden. Vielleicht darf ich mich da anschließen. Ich muss sagen, Gewinner dieses Prozesses und der heute getroffenen Entscheidung ist in erster Linie die Sozialdemokratische Partei, und zwar sowohl in der DDR als auch hier. Und in gleichem Maße sind Gewinner Oskar Lafontaine und ich. Es bleibt nun abzuwarten, inwieweit der heutige Beschluss Lafontaines Rücken stärkt in seiner Auseinandersetzung mit Bundeskanzler Kohl oder ob er nun, wie der CDU-Generalsekretär Volker Rühe meinte, zum Kanzlerkandidaten zweiter Klasse abgestempelt ist. Über die Vereinigung ihrer Kräfte machen sich natürlich auch die Liberalen in Ost und West zu ihre Gedanken und ein Fahrplan möchte natürlich schon sein, bevor feststeht, wer die Liberalen in einem vereinten Deutschland führt und wie das gemeinsame Grundsatzprogramm aussieht. Der gemeinsame Vereinigungsausschuss der FDP tagte heute zu genau diesen Themen in Bonn. Was dabei herauskam, erfahren Sie von Dieter Kopp. Die Liberalen haben nun doch die Nase vorn, wenn es um den Parteienzusammenschluss geht. Vorausgesetzt, die Parteivorstände stimmen zu, und daran kann kein Zweifel sein, dann werden sich die FDP aus der Bundesrepublik und der DDR, die Deutsche Forumspartei und der Bund Freier Demokraten am 11. und 12. August zu ihrem Vereinigungsparteitag treffen. Ort soll, wenn möglich, Ost-Berlin sein. Dort wollen die Liberalen aus Ost und West die gemeinsame Satzung verabschieden und auch den gesamten Vorstand neu wählen, freilich nur auf ein Jahr. Das gesamtdeutsche Programm der FDP, mit dem die Partei dann auch in die anstehende gesamtdeutsche Wahl gehen will, wird nach diesem Fahrplan, den die Parteivorsitzenden Lambsdorff, Ramin, Ortleb und Menzel heute in Bonn der Öffentlichkeit vorstellten, einen Monat später in Nürnberg verabschiedet. Einziger Kandidat für den gesamtdeutschen FDP-Vorsitz dürfte Otto Graf Lambsdorff sein, der, wenn auch teilweise etwas distanziert, auch von den DDR-Liberalen unterstützt wird. Rainer Ortleb, Chef des Bundes Freier Demokraten, heute dazu. Sie wissen, dass der Name Lambsdorff hier eine Rolle spielt. Wir können uns auch einem solchen Vorschlag folgend denken, weil wir davon ausgehen, dass die Person der Führung dieser Partei in dieser Zeit vor allen Dingen eine einende Funktion, eine, ich will sagen, politisch-technokratische Funktion vollziehen muss. Ortleb zeigte sich im Übrigen überzeugt, dass die Liberalen aus der DDR keineswegs überfahren werden. Lambsdorff gab bekannt, dass die Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden von jetzt 3 auf 5 erhöht werden soll. Die beiden Neuen werden, ebenso wie 11 zusätzliche Vorstandsmitglieder, aus der DDR kommen. Von den 662 Parteitagsdelegierten sollen die Liberalen aus der DDR 260 stellen. Einig sind sich die Liberalen aus Ost und West nach den Worten Lambsdorffs, dass für die gesamtdeutsche Wahl ein einheitliches Wahlrecht in einem einheitlichen Wahlgebiet gelten soll, dass also überall die 5%-Sperrklausel gleichermaßen greift. Hören wir die Begründung, die Lambsdorff gab, zum Schluss im Originalton. Es muss so sein, dass jeder ins gesamtdeutsche Parlament gewählte Abgeordnete unter denselben Bedingungen und mit denselben Stimmennotwendigkeiten gewählt wird. Es kann nicht die Aufgabe eines Wahlgesetzes für die erste gesamtdeutsche Wahl sein, Rettungsringe für die DSU auszuwerfen oder Mund-zu-Mund-Beatmung für die PDS zu betreiben. Für die CSU ist die Schwesterpartei in der DDR ganz eindeutig die DSU, die Deutsche Soziale Union. Das bestätigen heute erst wieder führende CSU-Politiker. Aber bei ihrer DDR-Partnerin, der DSU also, hängt der Haussegen schief. Und das wiederum hat mit Peter Michael Distel zu tun, dem amtierenden DDR-Innenminister. Der Minister und seine Partei, ein Beitrag von Claudius Krönert. Der DDR-Innenminister Peter Michael Distel hat heute seiner Partei, der DSU, mit seinem Austritt gedroht. Der Grund, so Distel, sei ein abrupter Rechtsruck in seiner Partei. Diese rechtsradikalen Tendenzen hätten sich beispielsweise darin gezeigt, dass einige DSU-Volkskammerabgeordnete gegen die Parlamentsentschließung zur deutsch-polnischen Grenze gestimmt hätten. Es ist nicht besonders schwer, Distels Vorwürfe, die er auch in einem Interview mit der morgigen Ausgabe der Bild-Zeitung erhebt, als vorgeschoben zu erkennen. In den Tagen der Weltmeisterschaft scheint sich Distel auf eine alte Fußballerweisheit besonnen zu haben. Angriff ist die beste Verteidigung. Denn auch die DSU überlegt ja, Distel rauszuschmeißen. Dabei hätte sie wahrscheinlich auch die Deckung der bayerischen CSU. Heute war bekannt geworden, dass der stellvertretende DSU-Vorsitzende Hans-Joachim Walter gefordert hat, auf dem in Kürze stattfindenden Parteitag der DSU Distel auszuschließen. Walter hat das zwar dementiert, gleichwohl durchblicken lassen, dass er mit Journalisten über Distel gesprochen hat. Allzu viel Freundliches dürfte er dabei nicht gesagt haben. Der ursprüngliche Anlass für die in Ost wie West schon lange schwelende Kritik an Distel war sein Umgang mit Mitarbeitern der früheren Staatssicherheit, die er allzu leichtfertig in sein Ministerium übernahm. In der Folge hatte die Festnahme mehrerer mutmaßlicher RAF-Terroristen dem Innenminister etwas Luft verschafft. So lange, bis sich nun herausgestellt hat, dass Distel ausgerechnet auch noch Mitarbeiter jener Abteilung 22 der Stasi in sein Ministerium übernommen hat, die für die Tarnung der bundesdeutschen RAF-Leute verantwortlich war. Ob Distel aus der DSU austritt oder ausgeschlossen wird, klar ist, dass die kleine konservative Partei damit das Innenministerium und die Position des stellvertretenden Regierungschefs verlieren wird. Distel hat schon deutlich gemacht, dass er das Ministerium, das ja eigentlich der DSU zusteht, nicht aufgeben wird. Dabei hat er offensichtlich auch die Rückendeckung seines Premier de Maizière. Neben diesem Schlag für die DSU ist heute gleich noch ein zweiter bekannt geworden. Die Bauernpartei DBD mit ihrem Vermögen und ihren vielen Mitgliedern wird sich nicht der DSU, die mit ihr lange geliebäugelt hatte, sondern der CDU anschließen, wozu auch der altgediente DBD-Parteichef Malleuder seine Parteiämter niederlegen will. Für die DSU jedenfalls, das lässt sich unschwer vorhersagen, brechen schwere... Seit dem heutigen Nachmittag herrscht nun offenbar Klarheit aus Moskau, Eduard Neumeier. Einen Tag lang geisterte das Gerücht als Gespenst durch die sowjetische Hauptstadt. Dann machte ihm der Ideologiesekretär der KPDSU, Wadim Medvedev, den Garaus. Vor der Presse verkündete er in Moskau, der Parteitag wird wie vorgesehen am kommenden Montag in Moskau beginnen. Eine Verschiebung findet nicht statt. Aber Medvedev bestätigte, dass es solche Überlegungen gegeben hatte, ohne indessen zu verraten, was dahinter steckte und wer die treibende Kraft war. Den Ausschlag für die Entscheidung, den Fahrplan wie vorgesehen einzuhalten, gab das knappe Votum der befragten Republikparteichefs. Einer von ihnen, der estnische KP-Chef Rein Elvak, hatte das Geheimnis um die Anfrage Medvedevs an die Öffentlichkeit gebracht. Der Vorsitzende des Obersten Sowjets der Russischen Republik, Boris Jelzin, hatte es gestern Abend in einer Pressekonferenz bestätigt und selber eine Verschiebung befürwortet. Medvedev gab als Grund der Mehrheit, die gegen die Verschiebung stand, die bereits weit gediehenen Vorbereitungen des 28. Parteitages an. In der Tat hätte eine Entscheidung über die Verschiebung erst frühestens am kommenden Freitag durch ein ZK-Plenum getroffen werden können, reichlich spät. Man ist sich in Moskau aber auch wohl darüber im Klaren, dass eine solche Verschiebung grenzenlose Spekulationen ausgelöst hätte. Am Ende wäre der mögliche Schaden größer gewesen als der erhoffte Nutzen, der sowieso eher im politisch-psychologischen hätte liegen können. Denn eine Verschiebung des Parteitages hätte ja nicht die Wahlen rückgängig gemacht, in denen die knapp 5.000 Delegierten bestimmt worden waren. Wenn die Schätzungen zutreffen, dass etwa die Hälfte davon konservative und offene wie heimliche Kritiker der Politik Michail Gorbatschow sind, so hätte die Verschiebung deren Denken kaum beeinflusst. Im Gegenteil, das Schwächezeichen der Vertagung hätte sie womöglich noch in ihrer Hoffnung gestärkt, man könne Gorbatschow mindestens Zügel anlegen. Die von Wadim Medwedjew ins Spiel gebrachte Begründung, die Ernte in der Ukraine und in Russland erfordere eine solche Verschiebung, ist so bodenlos einfältig, dass sie schon wieder Rückschlüsse auf die Verfassung der Moskauer Mannschaft zulässt. Gerade so, als ob die abgesandten Funktionäre oder die renommierten Mähdrescherfahrer und Futterverarbeiter unter den Delegierten Einfluss auf den Ernteverlauf nehmen könnten. Für einen Tag zeigte die Moskauer Führung Nerven. Das ist kein Zeichen großer Selbstsicherheit und Souveränität. Es sieht so aus, als müsse sie sich im gegenwärtig heißen Moskau warm anziehen für den kalten Kampf des konservativen Aufgebotes. Erinnern wir uns an die jüngsten Beschlüsse des Bundesrates, was das Bekämpfen der Drogenkriminalität hier bei uns künftig angeht. Die Fahnder sollen mehr Befugnisse bekommen, zum Beispiel sollen sie heimlich Kameras einsetzen dürfen, Wanzen anbringen, Richtmikrofone benutzen, soll erlaubt sein. Dagegen nun haben die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder Bedenken. Sie äußerten sie heute auf einer Konferenz in Bonn, die Dieter Kopp für uns beobachtet hat. Das Gesetzespaket war über die Parteigrenzen hinweg verabredet worden. Nur Bremen stimmte kürzlich gegen den Entwurf des Bundesrates zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität. Jetzt, wo die Vorlage den Bundestag erreicht, wächst der Widerstand. Zunächst waren es nur die Liberalen, die Stichworte Rasterfahndung, verdeckte Ermittler, Wanzen, ihre Bedenken geltend machten. Dann mehrten sich auch die warnenden Stimmen in den Reihen der Sozialdemokraten. Dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sein darf, machten heute die Datenschützer aus Bund und Ländern auf ihrer Sitzung in Bonn deutlich. Sie kritisierten, dass der Entwurf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht ausreichend wahre. Der Vorsitzende der Konferenz, der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Becker, begründete das Nein vor der Bonner Presse später so. Erstmals sollen nämlich geheime Ermittlungsmethoden wie Wanzen, Richtmikrofone, versteckte Kameras, verdeckte Ermittler etc. jetzt eingeführt werden. Dies soll in einer Weise geschehen, die uns Datenschutzbeauftragte alarmiert. Die Voraussetzungen für den Einsatz der besonders intensiv in die Privatsphäre eingreifenden Ermittlungsmethoden sind einfach zu weit und teilweise auch äußerst schwammig formuliert. Überdies sieht der Gesetzentwurf ausdrücklich vor, dass auch der unbescholtene, der unverdächtige Bürger mit derartigen Methoden überzogen werden darf, wenn die Polizei mit ihren Ermittlungen nicht weiterkommt. Tief in die Privatsphäre eindringende Ermittlungsmethoden werden, so heißt es in einer Entschließung der Datenschützer, nicht hinreichend präzisiert und sind großenteils unverhältnismäßig. Demokraten und der richtige Weg zur Einheit der Deutschen, aus Bonn, Peter Hahnemann. Die Sozialdemokraten in Ost und West, die sich Ende September zu einer gesamtdeutschen SPD vereinigen werden, erteilten heute in Bonn Überlegungen der Bundesregierung, die auch durch Innenminister Schäuble angestellt worden waren, die erste gesamtdeutsche Wahl auf Grundlage unterschiedlicher Regelungen durchzuführen, eine klare Absage. Schäuble favorisiert den Weg, dass für die DDR und die Bundesrepublik eigene Wahlgebiete gebildet werden, in denen jeweils ein eigenes Wahlrecht zu gelten habe, was der DDR die Möglichkeit böte, wenn sie wollte, die 5% Sperrklausel zur Wahl eines ersten gesamtdeutschen Parlaments zu senken, so zum Beispiel auf 3%. Der DDR-SPD-Vorsitzende Wolfgang Thierse und die Bonner stellvertretende SPD-Vorsitzende Hertha Däubler-Gmelin verlangten heute nun in der Bundeshauptstadt, und damit scheint sich auch eine neuerliche Kraftprobe zwischen der Bundesregierung und den Sozialdemokraten abzuzeichnen, dass ein Beitritt der DDR auf jeden Fall noch vor gesamtdeutschen Wahlen erfolgen müsse, denn nur so könne ein einheitliches Wahlrecht mit einer 5%-Sperrminorität für beide Teile DDR und Bundesrepublik sichergestellt werden. Zum Zeitpunkt des Beitrittes, nach Artikel 23 Grundgesetz, äußert sich nun Hertha Däubler-Gmelin. Wir sind der Meinung, der Beitritt darf erst nach Vorliegen der Ergebnisse 2+4 und Länderbildung in der DDR erfolgen. Zweitens, die Wahlen müssen aufgrund eines einheitlichen Wahlgebietes nach dem Beitritt, aufgrund eines einheitlichen Wahlrechts und mit einer auf das gesamte Wahlgebiet bezogenen 5%-Klausel gelten. Hertha Däubler-Gümelin ließ dann erkennen, die SPD werde den zweiten Staatsvertrag oder Überleitungsvertrag bei den parlamentarischen Beratungen dann zum Scheitern bringen, falls sich die Opposition mit der Forderung nach einem einheitlichen Wahlrecht nicht durchsetzen sollte, und verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass für die Annahme des Abkommens wegen notwendiger Grundgesetzänderungen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und auch die Zustimmung des SPD-mehrheitlich geführten Bundesrates notwendig sei. Im Gegensatz zu Bundesinnenminister Schäuble, der die Auffassung vertritt, dass im Zusammenhang mit der Herstellung der deutschen Einheit am Grundgesetz der Bundesrepublik nur das geändert werden solle, was unbedingt notwendig sei, vertrat heute in Bonn der DDR-SPD-Vorsitzende Wolfgang Thierse die Ansicht, die Sozialdemokraten sollten im Interesse der Bürger in diesem zweiten Staatsvertrag so viel wie irgend möglich regeln. Denn, so Thierse, solange es noch eine souveräne Regierung und ein Parlament der DDR gebe, seien die Möglichkeiten, die Interessen der Sozialdemokraten einzubringen, größer als später in einem gesamtdeutschen Parlament. So forderten Hertha Däubler-Gümelin und Wolfgang Thierse schon in den Beitrittsvereinbarungen, das Grundgesetz in wichtigen Punkten zu präzisieren, zu verändern und zu ergänzen. So sollten das Recht auf Arbeit und Wohnraum und der Umweltschutz als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen werden, und über die künftige gesamtdeutsche Verfassung sollte es eine Volksabstimmung geben. Aufgenommen werden soll nach dem Willen der Sozialdemokraten in die Grundgesetzbestimmungen auch, dass das künftige Deutschland ein friedfertiger und friedensfähiger Nachbar in Europa ist, der auch auf atomare und chemische Massenvernichtungsmittel verzichtet. Die Partei, die KPdSU, steht jetzt davor, restlos zu verspielen. Wie ist die Stimmung der Bevölkerung? Was halten die Sowjetbürger von ihren führenden Politikern? Das Soziologische Institut der Akademie der Wissenschaften hat das für uns im Moskau-Gebiet erkundet. Dazu jetzt unser Fachmann Ulrich Deppendorf. Die erste Frage, die wir den Bürgern im Großraum Moskau gestellt haben, war die Frage nach ihrer Einschätzung über den Verlauf der Perestroika. 1% der Befragten waren der Ansicht, sie entwickle sich ohne Probleme. 6% sahen gewisse Probleme und 63% waren der Meinung, die Perestroika stehe vor großen Problemen und Schwierigkeiten. 21% sehen sogar einen Stillstand. Wer behindert nun im Meinungsbild der sowjetischen Bürger den Fortschritt der Perestroika? 26% nennen als Grund die ihrer Meinung nach unentschlossene Politik von Michail Gorbatschow. Für 42% ist der alte Parteiapparat der Schuldige. 24% sehen eine mangelnde Unterstützung des Volkes als Ursache, aber mehr als die Hälfte der Befragten, 52%, geben der schwerfälligen Bürokratie die Schuld. Mangelnde Hilfe des Westens machen nur 2% der Befragten für die Behinderung verantwortlich. Die neuen Wirtschaftspläne der Regierung Rischkow sind bei den sowjetischen Politikern umstritten. Auch das Vertrauen der Bevölkerung ist nicht groß. Nur 16% haben Vertrauen. 25% nur teilweise, aber 43% der Befragten haben kein Vertrauen in die neuen Wirtschaftspläne. 16% sind unentschlossen. Die sowjetische Innenpolitik wird immer mehr zur Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, Boris Jelzin und Michail Gorbatschow. Angenommen, so haben wir gefragt, morgen müsste ein neuer Präsident der Sowjetunion gewählt werden. Wen würden Sie wählen? 27% sind für Gorbatschow. 27% mit leicht steigender Tendenz sind auch für Boris Jelzin. Nur 1% würden Regierungschef Rischkow wählen, 2% den Leningrader Bürgermeister Anatoli Sobchak. 40% allerdings sind unentschieden. Eine hohe Zahl, so richtig überzeugend scheint keiner der Kandidaten zu sein. Bei westlichen Politikern herrscht die Sorge vor einem gewaltsamen Machtwechsel in der Sowjetunion. Wie beurteilen das die Bürger im europäischen Teil der Sowjetunion? 33% halten dies für möglich, 54% für unmöglich, 13% machen sich keine Vorstellungen. Bei denen, die einen gewaltsamen Machtwechsel für möglich halten, also bei 33%, haben wir zusätzlich gefragt, durch wen ein Umsturz vollzogen werden könnte. 13% der Befragten nennen das Volk, 8% das Militär, 6% die alten konservativen Parteikreise und 2% die linken Radikalreformer. Soweit unsere Umfrage. Weiter mit Fritz Pleitgen. Hinter mir auf dem Serzhinski-Platz ist das Hauptquartier des KGB. Wer hier früher Aufnahmen machte, hatte gleich die Geheimen am Hals. Unter Gorbatschow ist das nicht mehr der Fall. Das KGB ist sichtlich bemüht, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit sein Image in der Bevölkerung zu heben. Aber hat sich das KGB tatsächlich geändert? Auf welcher Seite steht dieser immer noch mächtige und unheimliche Apparat? Ein Generalmajor des sowjetischen Geheimdienstes, Oleg Kulagin, hat dazu dieser Tage alarmierende Erklärungen abgegeben. Er war dafür vorher schon in den Ruhestand gegangen. Ich habe den Mann, der sich auf die Seite der Reformer für die Demokratisierung der Sowjetunion geschlagen hat, auf dem Kutuzowski-Prospekt getroffen. Welche Rolle spielt das KGB, eine neue oder noch die alte? Der Geist in dieser Organisation ist der alte und die Leitung dieser Organisation, das sind die Vertreter der Alten, im besten Fall der Brezhnev-Schule. Und solange solche Leute und ein solcher Geist in dieser Organisation bleiben, kann man nicht ernsthaft von einer Demokratisierung der Sowjetgesellschaft sprechen. Ich sehe auch nicht, dass die Partei und der Staat die notwendigen Anstrengungen unternehmen, um das KGB ernsthaft zu reformieren. Was ist die Hauptaufgabe des KGB? Spionageabwehr oder politische Polizei? Es ist eine politische Polizei, so war es und so wird es bleiben, wie auch die Spionageabwehr bleibt. Die Menschen sprechen ungern davon in der Öffentlichkeit, aber das ändert nichts an der Tatsache. Ich glaube auch, dass die Mehrheit der sowjetischen Bürger das KGB als eine politische Polizei ansieht, die immer noch Angst in der Gesellschaft verbreitet und ihr die Möglichkeit verbaut, den Weg zu gehen, den sie heute gehen möchte. Mit Sicherheit kann man sagen, dass das Potenzial und die Größe dieser Organisation so bleibt, wie in den Jahren vorher. Es ist wirklich gut, dass Gorbatschow noch an der Macht ist. Wenn ein anderer Politiker an die Spitze käme, mit anderen Zielen und Handlungen, dann könnte sich diese Organisation in unserem Land wieder in ein Instrument des Terrors verwandeln. Könnte es zu einem Bündnis zwischen KGB und Armee kommen gegen Gorbatschow? Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber die Aussagen von General Makarschow, der Gorbatschow öffentlich attackierte, stimmen mit dem Geist, den Meinungen und den Äußerungen vieler leitender Mitarbeiter des KGBs überein. Und wenn diese Kräfte eine gemeinsame Plattform finden, ideologisch haben sie ja schon eine, dann können sie unserem Land viel Schaden zufügen. Vor dem Kaufhaus Gumm gewinnt man einen Eindruck vom Vielvölkerstaat Sowjetunion. Hierhin kommen sie täglich zu vielen Tausenden aus der gesamten UdSSR, um einzukaufen. Kasachen, Georgier, Jakuten, Russen, Ukrainer und Turkmenen. Das friedliche Durcheinander trügt. Unter Stalin und seinen Nachfolgern zusammengepresst, haben sich die traditionellen Konflikte unter den Nationalitäten verschärft. Jetzt entladen sie sich voller Gewalt. Aserbaidschaner und Armenier gehen sich gegenseitig an die Gurgel. In Usbekistan kam es zu Pogromen gegen Mesreten und kürzlich fielen Kirgisen brutal über ihre usbekischen Mitbürger her. Die heillosen Nationalitätenkonflikte drohen, Gorbatschows Sowjetunion zu zerreißen. Bürgerkrieg. Johanna Holpauer. Ja, aus zwei Gründen. Einmal, weil die DDR noch ein eigener Staat ist und weil die DDR, wie alle oder die meisten Staaten der Welt, eine Klausel in ihrer Verfassung hat, dass man DDR-Bürger nicht an eine auswärtige Macht ausliefern darf. Reines Formalargument. Formalargument. Und die politische Frage ist eben das viel Wichtigere. Ich denke, wir müssen uns überlegen, wie wir aus der Gewaltspirale in der Bundesrepublik rauskommen. Und da haben ja schon andere als ich diese Überlegung gehabt, dass sie gesagt haben, wir müssen denen, die sich von der politischen Gewalt absetzen wollen, die Chance geben, dass sie im Ausland irgendwo ein normales Leben führen können. Und das, was der Verfassungsschutz vor 2-3 Jahren in der Bundesrepublik versucht hat, hat der Stasi mit Billigung, mit Wissen, das weiß ich natürlich nicht, des Verfassungsschutzes praktiziert. Sie sagen, aus der Gewaltspirale herauskommen. Das heißt also, der Staat soll Angst haben, dass, wenn er die Leute vor Gericht stellt, es wieder Gewaltaktionen gibt und deswegen soll er auf einen Prozess verzichten? Nee, Sie müssen ja sehen, die Leute werden hier in der Bundesrepublik als politische Gefangene in den Gefängnissen Sonderhaftbedingungen unterworfen. Jahrelange Isolation und Einzelhaft. Und sie können auch nach allen Erfahrungen, die wir mit solchen Verfahren in der Bundesrepublik haben, ich habe ja in mehreren verteidigt, kein faires Verfahren erwarten. Und da braut sich dann natürlich wieder was zusammen und dass die politischen Emotionen werden hochgehen und ich fürchte, dass das genau der falsche Weg ist, jetzt hier spektakuläre Prozesse zu machen und die Leute hier in der Bundesrepublik vor Gericht zu stellen. Ich habe übrigens nicht gesagt, insofern muss ich Sie etwas korrigieren, dass das in der DDR nicht sein dürfte. Also wenn nach DDR-Gesetzen sich jemand strafbar gemacht haben sollte, kann auch ein DDR-Bürger in der DDR nach den dortigen Gesetzen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber hier eine Auslieferung in die Bundesrepublik halte ich politisch für nicht richtig. Aber ist das nicht eine gewagte These zu sagen, die würde hier ein unfaires Verfahren erwarten? Wie kommen Sie denn dazu? Wissen Sie, ich habe eine ganze Reihe von Leuten, die der RAF zugerechnet wurden und die sich dazu bekannt haben, verteidigt. Und ich weiß von einigen ganz konkret, dass sie verurteilt worden sind wegen Taten, die sie nicht begangen haben und wo die Ermittlungsbehörden und die Gerichte inzwischen auch wissen, dass sie es nicht gewesen sind, sondern sie wissen auch, wer es gewesen ist. Das ist dann später rausgekommen. Und trotzdem haben diese Personen bis zu 12 Jahren Freiheitsstrafe in der Bundesrepublik voll verbüßt. Und danach, weil ich in solchen Verfahren drin war, kann ich einfach nicht daran glauben, dass hier faire Verfahren in diesen politischen Fällen zu erwarten sind. Meinen Sie nicht, dass es fair wäre, dass die Familien der Opfer ein Recht darauf haben, dass es zu diesem Prozess kommt? Also ich habe auch Kontakt mit, natürlich nicht mit allen, aber mit Einzelnen, zum Beispiel mit Leuten aus der Familie von Braunmühl. Und soweit ich... Vielleicht ein Sonderfall. Soweit ich das sehe, gibt es gerade auch aus diesem Bereich Stimmen, die sagen, man muss einen anderen Weg gehen. Man kann nicht 20 Jahre lang nur mit Sondergesetzen, Aufrüstung versuchen, dieser politischen Gewalt zu begegnen. Und man muss dann feststellen, man ist gescheitert. Dann muss sich jeder Politiker was Neues überlegen. Und wenn er das nicht tut, dann trägt er dazu bei, dass eine gescheiterte Politik fortgesetzt wird. Und das, denke ich, kann nicht richtig sein. Wäre es demzufolge denkbar, dass Sie auch dafür eintreten würden, dass ehemalige Nazi-Verbrecher nicht mehr vor Gericht gestellt würden? Nein, das ist nicht denkbar. Ich setze mich vehement dafür ein, dass Leute, die wegen 10.000-fachen Mordes während der Nazi-Zeit gesucht werden, in der Bundesrepublik vor Gericht gestellt werden. Wo ist der prinzipielle Unterschied zwischen einem und 10.000 Morden? Das ist kein juristischer Unterschied, sondern, also juristisch natürlich auch, obwohl es ja bei uns nur noch eine einheitliche lebenslange Freiheitsstrafe gibt. Aber es ist ein politischer Unterschied. Ich bin ja auch nicht, mir geht es nicht um die einzelnen Täter, die jetzt zur Rechenschaft gezogen werden sollen und dann noch lange ins Gefängnis sollen. Das ist eine andere Frage, sondern mir geht es darum, in den politischen Verfahren über die Verbrechen während der Nazizeit hier dazu beizutragen, dass in der Bundesrepublik ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, verstärkt wird und damit die Möglichkeit geschaffen wird, das aufzuarbeiten. Für die Bundesrepublik selber, dafür sind solche Prozesse historisch notwendig und leider versäumt worden. Ist das nicht aber etwas sehr verquast und wenig konkret, wenn man daran denkt, dass da Leute umgekommen sind und dass diejenigen, die das getan haben, jetzt einfach vor Gericht sollen? Nee, das ist ein Mittel, natürlich wirklich nur ein Mittel, aber ein wichtiges Mittel, um einem Volk sein Bewusstsein für seine Vergangenheit, für seine historische Verantwortung und auch Schuld zu geben. Herr Ströbele, wir sprechen uns gleich noch weiter. Wenn Helmut Kohl, sogar Helmut Kohl, dazu übergeht, der deutschen Fußballnationalmannschaft zu empfehlen, sie solle doch so kleine Aufkleber zumindest im Training tragen, dass sie gegen Drogen seien, und zwar mit dem Aufkleber "Keine Macht den Drogen", dann scheint ein wichtiges Problem ernster genommen zu werden, als das zumindest in der Vergangenheit der Fall war. Wir haben auch immer mehr Drogentote. Allein im vergangenen Jahr waren es über 500 in der Bundesrepublik. Ein Weg, den Süchtigen zu helfen, allerdings ein sehr umstrittener, sind sogenannte Methadon-Programme. Methadon ist ein Produkt der Firma Höchst, auch unter dem Namen Polamidon zu erhalten. Und es sorgt dafür, dass der Süchtige nicht mehr von Heroin abhängig ist, dass er aber in dem Fall dann Methadon bzw. Polamidon jeden Tag braucht. In Nordrhein-Westfalen läuft ein Methadon-Programm mit 100 Süchtigen. Es soll jetzt aufgestockt werden, weitere 75 sollen Methadon bekommen. Und Höchst will aber dieses zusätzliche Methadon nicht zur Verfügung stellen. Eckhard Sieker und Matthias Wert berichten. Ein Drogenabhängiger. Er gilt mit seiner schweren Krankheit bei uns meist als gesellschaftlicher Abschaum. So werden die Augen vor der Realität verschlossen. Selber schuld, lautet der häufig knappe Vorwurf. Und wer selber schuld hat,